Какие напитки можно дегустировать в винном погребе князя Лихтенштейна? Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein. Etwas außerhalb von Vaduz liegt die Hofkellerei des Fürsten. Das rosa Hofgebäude, das von der Hauptstraße zu sehen ist, liegt malerisch vor den Bergen in einem Weinberg. Das Gebäude sieht sehr neu und geschmackvoll aus. Im Weinkeller kann man die lokalen Sorten an einer Bar verkosten. In einem weiteren Keller werden andere alkoholische Getränke angeboten. In einem Saal scheinen ganze Busgesellschaften verköstigt zu werden und Feiern stattzufinden. Es werden zahlreiche Weine angeboten, wirklich in Hera Wingard in Liechtenstein angebaut werden, aber nur Pinot Noir, Rot und Chardonnay, Weiß. Weitere Sorten wie Riesling, Zweigelt, Merlot und Grüner Veltliner stammen aus einem Weingut in Österreich, das der fürstlichen Familie seit dem 15. Jahrhundert gehört. Zur Hofkellerei gehört ein Spezialitätenrestaurant mit einer schönen Terrasse mit Blick über den Weinberg.